Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Ende der 80er Jahre widmete der RIAS dem guten alten Radio eine 12-teilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen, WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Die Furcht, ein neues Medium verdränge seinen Vorgänger, ist bekannt. Zeitungsverleger fürchteten das Radio, Radiomacher die Fernsehkonkurrenz und so weiter. Bestätigt hat sich das nie. Damit zum vierten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel von der Meul 1988 zusammenstellte. Wir schreiben das Jahr 1933. Das Dritte Reich ist geprägt von einem Gegensatz zwischen nationalsozialistischer Ideologie und alltäglicher Lebenspraxis. Das gilt auch für den Rundfunk. Die Propagandamaschine läuft an. Einerseits Politikerreden und Übertragungen von Parteiveranstaltungen, andererseits Unterhaltung, Sport und bis 1935 auch Werbung. Künstler wie Lillian Harvey, Martha Eggert, Josef Schmid und Jan Kipura waren noch zu hören. Einige verließen Deutschland bald, anderen drohte Berufsverbot, manchmal Haft und Tod. Im vierten Teil unserer historischen Radiorevue kommen wir in eine Phase der Rundfunkgeschichte, in der die ganze Macht und Erbärmlichkeit des neuen Mediums ein Dutzend Jahre lang mit bedrückender Deutlichkeit vorgeführt werden. Das beginnt am ersten Tag, in der ersten Stunde der Machtergreifung. Wir das Fenster wieder zumachen. Der Zug ist endlos, der Zug geht weiter. Es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA mit. Und einige warten noch auf den daran anschließenden Stahlhelm. Alles ist in Bewegung geraten. Jetzt und sind in die diesem Masse durchgebrochen, sehen Sie? Jetzt sind sie durchgebrochen. Ist es nicht ein Moment? Auf die Straße gekommen. Die Ketten sind gesprengt. Ketten, der Fackelzug hält einen Augenblick vor dem Fenster des Reichskanzlers, des Herrn Reichspräsidenten. Im Augenblick tritt wieder Ordnung ein. Ordner der SA und der SS greifen mit ein. Ohne jede Gewalt weicht die Menge sofort diszipliniert zurück. Nichts geschehen, verläuft alles geordnet. Darf ich mal bitten, hier an einen Moment, wir wollen noch einmal die Leute hören lassen. Zum Schluss unserer Reportage den Reichskanzler von seinem Fenster hierher zu holen, um drei Worte wenigstens zu sprechen. Versuchen Sie es doch mal. Und wenn der Herr Reichskanzler nicht vom Fenster weg will, um die Menschen draußen zu begrüßen, dann sehen Sie doch zu, ob Sie Herrn Göring bekommen können oder Herrn Kompaten bekommen können. Ich will mal eben zu Herrn Göring hingehen. Ja. Vielleicht erzählen Sie so lange einmal, was hier in dem Zimmer auf dem Schreibtisch vorgeht. Ja, meine Damen und Herren, das ist wirklich sehr witzig. Wir sind hier im Arbeitszimmer des Herrn Reichskanzlers und sehen auf seinem Schreibtisch schon heute am ersten Tage liegt schon die Mappe zur Unterschrift mit vielen Telegrammen und Briefen bereit. Göring spricht. Achtung! Während ich hier am Mikrofon stehe, wälzen sich draußen vor den Fenstern der Reichskanzlei Hunderttausende von Menschen. Eine Stimmung, wie sie nur mehr zu vergleichen ist mit jenem August 1914, da ebenfalls eine Nation aufgebrochen ist, alles, was sie besaß, zu verteidigen. Nun wollen wir mal Herrn Dr. Goebbels selber bitten. Vielleicht, Herr Doktor, kommen Sie auch mal an der Barack, hier eben ans Mikrofon, und sprechen Sie auch etwas. Damit wollen wir dann für heute schließen. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde. Hundemüde ist er, der Dr. Josef Goebbels. Aber er platzt vor Stolz. Denn mit nur 33% der Stimmen haben die Nationalsozialisten die Reichskanzlei erobert. Noch glaubt ein konspirativer Altherrenclub um den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, dass er mit Adolf Hitler die ideale Marionettenfigur besitzt, einen eitlen Gefreiten in der Hand hat, der auf Kommando die Republik in einen Kasernenhof verwandelt. Diese Totengräber der Weimarer Republik, die Schlotbarone, Krautjunker und Putschgeneräle, unterschätzen und belächeln Adolf Hitler, als er am 1. Februar verkündet: Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg hat uns berufen mit dem Befehl, durch unsere Einmütigkeit der Nation die Möglichkeit des Wiederaufstiegs zu bringen. Wir appellieren deshalb nunmehr an das deutsche Volk, diesen Akt der Versöhnung selbst mit zu unterzeichnen. Feind des Marxismus und seine Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und richte uns. Im Kabinett des Reichskanzlers Adolf Hitler sitzen vorläufig nur 2 Nationalsozialisten. Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich sowie Wilhelm Frick als Innenminister. Jetzt ist Wilhelm Frick als Reichsinnenminister auch für den Rundfunk zuständig und fördert mit allen Mitteln die Machtergreifung der Nationalsozialisten in den Sendern. Vor allem ein Mann ist besessen von der Vision, den Rundfunk zu einem perfekten Mittel diktatorischer Machtausübung zu formen. Dr. Joseph Goebbels. Der Sklave und Mephisto seines Führers, gleichermaßen eitel und verklemmt, erschreckend dumm in seinen politischen Ansichten, aber erstaunlich intelligent in der Handhabung des Massenmediums Rundfunk. Zunächst nur als Agitationschef der NSDAP, später als Propagandaminister der Reichsregierung, räumt er in den Rundfunkanstalten mit Personen und Illusionen auf. Joseph Goebbels weiß, was er will. Am 25. März in Berlin. Wenn ich über den deutschen Rundfunk eine Parole schreiben möchte, dann die: Wir arbeiten für des Reiches Kraft und Stärke und für des deutschen Volkes Einigkeit. Am 23. April in München. Der Rundfunk ist das Modernste und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel. Am 16. Juni in Hamburg. Nichts wäre furchtbarer für den modernen deutschen Rundfunk, als wenn er nun in Gesinnung machte und damit langweilig würde. Am 18. August in Berlin. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, was die Presse für das 19., das wird der Rundfunk für das 20. Jahrhundert sein. Seine Erfindung und Ausgestaltung für das praktische Gemeinschaftsleben der Menschen ist von einer wahrhaft revolutionären Bedeutung. Vielleicht werden spätere Geschlechter einmal feststellen müssen, dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung der geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen eingeleitet hat, wie vor Anbruch der Reformation die Erfindung der Buchdruckerkunst. Sie müssten mal zum Doktor gehen, Herr Doktor. Das kann doch nicht so weitergehen, Herr Doktor. Sicher hat Professor Freud auch für Sie etwas bereit, was Sie von dem Leiden, das Sie leiden, ganz befreit. Das ist ja nicht mehr anzusehen, Herr Doktor. Sie sollten wirklich mal, Sie müssten wirklich mal zum Onkel Doktor gehen. Noch machen sich Kabarettisten wie die Münchner Nachrichter über Joseph Goebbels lustig. Das sind Töne, wie sie die neuen Machthaber gar nicht mögen. Der Foxtrott Christopher Columbus, gespielt von Teddy Staufer und seinem Orchester. Eine Musik, die jedem strammen Nazi wie Aftergequietsche, so beliebt sich der Führer auszudrücken, in den Ohren schmerzt. Trotzdem werden diese Klänge in weiten Kreisen der Bevölkerung geschätzt. Ein Grund, weshalb sich viele Künstler Anfang 33 noch nicht ausmalen können, was auf sie zukommt. Sänger und Musiker wie Teddy Staufer fühlen sich als Publikumslieblinge noch sicher vor den Anfeindungen der arischen Kulturradikalinskis. Wer hat noch nie vom Glück geträumt, wenn der Winter abgedrückt? Wer hat noch nie verliebt gereimt, immer wenn der Frühling kam? Denn in uns allen blüht die Sehnsucht nach dem einen von dem wir meinen, es wäre das Glück, die große Liebe. Josef Schmidt, der gefeierte Tenor, als Jude in Rumänien geboren, muss schon 1933 das Land verlassen und stirbt 1942 im Flüchtlingslager Gierenbad Hinwil bei Zürich. Das Sextett wird zerstört, weil es nicht reinrassig ist. Ist sie glücklich? Ich weiß nicht, ob der Zufall die Laune mir gibt. Vielleicht ist es nur Stimmung, vielleicht hab ich mich verliebt. Immer wenn ich Jan Kipura. Die nationalsozialistische Hetzpresse beschimpft ihn mal als Polen, mal als Juden. Lillian Harvey, Auch sie wird Deutschland verlassen. Oskar Kahlweis. Er flieht 1938 über Paris zum Broadway. Fräulein Meier, haben Sie den Skandal gehört? Fräulein Müller hat man das schon mal gehört. Wie gemein, wie gemein, wie gemein. Fräulein Schulze, nun was sagen Sie dazu gerade? Lehmanns, toll, wie kommen die dazu? Muss das sein, muss das sein, muss das sein? Finden Sie, dass Konstanze sich richtig verhält? Finden Sie, dass der Welt ihr Benehmen gefällt? Finden Sie, dass in der Ehe Frau und Mann dann und wann getrennte Wege gehen kann? Lohnt denn das noch die Mühe? Finden Sie, finden Sie, finden Sie. Wie wichtig und wirkungsvoll der von den Nationalsozialisten beherrschte Rundfunk inzwischen geworden ist, zeigt der Ausgang der Reichstagswahlen vom 5. März 1933. Die NSDAP gewinnt die absolute Mehrheit der Sitze und geht sofort daran, die bereits eingeschränkte Macht des Parlaments durch das Ermächtigungsgesetz vollends zu zerstören. Nachdem die KPD als drittstärkste Partei verboten worden ist und ihre Abgeordneten nicht mehr im Parlament erscheinen dürfen, stimmt nur noch die SPD gegen das Gesetz. Der Abgeordnete Otto Wels, laut Ex-Reichskanzler Heinrich Brüning, der mutigste Mann im Kampf gegen Hitler, begründet diese Ablehnung der Sozialdemokraten. Das Wort hat der Abgeordnete Wels. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution. Nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten. Früher gab's so viel Parteien, deshalb auch viel Reibereien, bis dann kam ein Ingenieur und sprach, nein, so geht's nicht mehr. Weg mit diesen Wechselströmen, wollen wir lieber Gleichstrom nehmen. Er hat aus und umgeschaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Hat man Zeitungen gelesen, früher ist man blöd gewesen. Die schrieb Bravo richtig heil, die andere Pui grad Gegenteil. Doch das Geld kannst dir jetzt sparen, liest du eine, bist im Klaren. Gleichlautend sind all gestaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Arbeitsdienst wird eingeführt, manche freudig mitmarschiert. Endlich schaffen, Gott sei Dank, andere aber macht das bang. Statt beim 5 Uhr Tee fein schwofen, soll er jetzt im Gleichschritt laufen. Handgepflegt den Spaten haltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Man hört nicht mehr Saxophone, tanzt nicht Rumba, Charlestone, fort mit Jazz und Nickerdanz, sind nicht mehr Meschucke ganz. Alte Weisen hört man wieder, stramme Märsche, deutsche Lieder, die man gern im Ohr behaltet, gleichgeschaltet, gleichgeschaltet. Am 27. Februar 1933 wird der Reichstag durch einen Brandanschlag zerstört. Die Nationalsozialisten wollen den Kommunisten diese Tat in die Schuhe schieben. Am 4. November 1933 kommt es im Prozess um diesen Brandanschlag zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen dem zum preußischen Ministerpräsidenten avancierten Hermann Göring und dem angeklagten bulgarischen Kommunisten Dimitrov, der äußerst geschickt agiert und zum großen Ärger der Nazis am Ende des Prozesses freigesprochen werden muss. Hier ist kein Ministerpräsident Göring bekannt, dass die Partei mit dieser verbrecherischen Weltanschauung, wie er sagt, diese Partei regiert einen sechsten Teil von der Erde, das ist die Sowjetunion. Und diese Sowjetunion ist in diplomatische und politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Deutschland. Auf ihre Bestellungen, wirtschaftliche Bestellungen, 100.000 deutsche Arbeiter Arbeit bekommen haben und bekommen haben jetzt. Ist das bekannt? Ist das Ihnen bekannt? Es ist mir bekannt und es ist mir zunächst mal bekannt und wäre mir noch lieber, wenn es mir bekannt wäre, dass die betreffenden sogenannten Russenwechsel auch eingelöst worden wären. Das hätte dazu beigetragen, dass man dann wirklich von diesen Bestellungen die Arbeiter beschäftigen könnte. Im Übrigen aber eines. Hier handelt es sich um eine ausländische Macht. Was in Russland macht, ist mir gleichgültig. Ich habe nur mit der kommunistischen Partei in Deutschland zu tun und mit den ausländischen kommunistischen Gaunern, die hierher kommen, um einen Reichstag anzustecken. Bravo, ich kann Ihnen sagen, bravo. Gegen die kommunistische Partei in Deutschland. Ein Kampf zu führen, ist Ihr Recht. Und ein Recht ist der kommunistische Partei in Deutschland illegal zu leben und ihre Regierung zu bekämpfen. Das ist doch eine Sache der Kraftverhältnisse. Aber ich untersage Ihnen hier eine kommunistische Propaganda zu teilen. Er macht eine nationalistische Propaganda. Ich untersage Ihnen das aufs Nachdrücklichste. Kommunistische Propaganda wird hier in diesem Saale nicht geben. Und das war eben ein Stück davon. Herr Präsident, im Zusammenhang mit meiner letzten Frage stellt jetzt irgendwas zum Klären. Die Frage, Partei und Weltanschauung. Diese bolschewistische Weltanschauung regiert Sowjetunion, das größte und beste Land in der Welt. Ist das bekannt? Jetzt will ich Ihnen sagen, was dem deutschen Volk bekannt ist, dass Sie sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten nicht erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Von Anfang an ist das Dritte Reich von einem tiefen Gegensatz zwischen nationalsozialistischer Ideologie und alltäglicher Lebenspraxis gekennzeichnet. Und bis zum Ausbruch des Krieges müssen die meisten Deutschen zu keinem Zeitpunkt fürchten, dass die geheime Staatspolizei im Morgengrauen an der Tür klopft. Viele haben das Gefühl, dass das Leben innerhalb der eigenen vier Wände ziemlich unverändert bleibt. Bei manchen macht sich in diesen Jahren sogar ein kleiner wirtschaftlicher Wohlstand breit. Auf öffentlichen Plätzen und Straßen sieht das ganz anders aus. Da zeigen die Nationalsozialisten mit großen Inszenierungen, was sie wollen und durchsetzen werden. Zum Beispiel am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz. Der Rundfunk ist natürlich dabei. Hier ist der Deutschlandsender. Hier sind alle deutschen Sender,

14, 18. Ach, bitte stehen Sie doch einmal gerade. Für wen? Ach so, ja. Ja, so. Und jetzt bitte den rechten Arm hoch mit geschlossener Faust. 18, 19. Und jetzt mit ausgestreckter Hand. 33. Ja, warum nehmen Sie denn den Arm nicht herunter? Was soll denn das heißen? Aufgehobene Rechte. Heil Hitler, liebe Frühgymnastiker. Und wieder ein bisschen sich stärken und kräftigen. Zunächst mit unserem Laufschritt. Bitte. Lauf 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hopp, hopp, hopp, hopp. Aufrecht und Kopf hoch. Blick geradeaus. Und 1, 2, 3, 4. So präsentiert sich der Rundfunk in den ersten Jahren des Dritten Reiches. Die Propagandamaschine ist angelaufen. Reportagen vom Aufbruch des Volkes an allen Fronten, Hitlerreden, Goebbelsreden, Göringreden, Reden von Bonzen und PGs, Wichtigtouren und Langweilern. Dazwischen Musik, Unterhaltung, Sport und bis 1935 sogar noch Rundfunkwerbung. Wenn mich des Tages Mühe und Last, der Sorgendruck des Treibens hat, ermüdet, aufgebraucht, erschlafft, such ich die neue frische Kraft. Die aber bringt nur einer, Katrainer. Wir sind hier mitten in der Nacht auf dem Ilgenplatz und haben nun mal da zugesehen, wie der gutherzige Wachtmeister einen Betrunkenen doch laufen ließ. Sagen Sie mal, können Sie mir mal ein bisschen was aus Ihrer Praxis erzählen? Im Allgemeinen sind Sie doch ziemlich nachsichtig. Doch, das kann man heute auch schon sein, denn die Sache ist ja wesentlich besser und es ist ja nicht mehr so, dass die Leute so radarlustig sind und auch nicht mehr so... Also ist doch schon eine gewisse Erziehung durchgedrungen. Warum gehen Sie eigentlich allein? Die Streifen sind doch früher zu zweit gegangen immer. Ja, die Sache ist halt so, früher war die Sache auch gefährlicher für den Polizisten. Und man muss ja annehmen, dass heute, wenn der Polizist irgendwo einschreitet und dass er in Gefahr kommt, dass immer wieder ein Zivilist, ein Passant und ein Volksgenosse da ist, der dem Polizisten dann beispringen würde und ihm helfen würde, wenn Not am Mann wäre, also wenn Gefahr da wäre. Ja, also wir wollen Sie jetzt nicht länger hier aufhalten. Alles Gute heute Abend noch. Also, schön. Gute Nacht. Alter. Heute wollte ich zum Rendezvous, doch es wurde viel zu spät dazu. Gleich in der Garage begann schon die Blamage und zwang mich auf die Knie im Nu. Denn an meinem linken Hinterrad und an meinem rechten Vorderrad war die Luft verpufft und beide Reifen platt. Ab morgen mach ich so wie Susanne, die schon seit langem nur noch Conti-Reifen fährt. Bei ihr erlebte ich noch nie ne Panne, weil sich der Conti-Reifen immer gut bewährt. Und darum mache ich's ab morgen wie Susanne. Denn heute hat sie mir zum letzten Mal erklärt, sie schenkt nur ihre Liebe einem Mann, der sie zärtlich küsst und immer pünktlich bei ihr ist, weil er nur Conti-Reifen fährt. Der Weltflughafen Rhein-Main bei Frankfurt wurde von General der Flieger Milch dem Verkehr übergeben. Im Auftrage und auf Befehl meines Oberbefehlshabers, Generaloberst Göring, habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Luftschiffhafen zu überbringen. Zwei Luftschifflinien nach Nord- und Südamerika und mehr als ein Dutzend Flugzeugstrecken in alle großen Städte Europas und nach Übersee beginnen und enden in diesem größten Flugbahnhof des Kontinents. Wer sich vom Umfall trägt dem Neger zur Zeche, die Seele aus dem Leibe. Der Neger geht zurück, er ist angenommen. Amerika hat ihn zu Boden getragen. Er kommt nicht sehr hoch, der Mann ist sehr hoch, er ist aus, aus, aus, aus, aus. In der 11. Runde hat Schmeling den größten Triumph seines ganzen ruhmreichen Boxerlebens erwonnen. Er hat so nun schwer ausgenockt. Achtung, die Absage. Max Schmeling, K.O. Sieger. Ruhe! Der Meister Super kommt! Da bin ich! Der Meister Super! Der Meister Super aus der Gilde der trennsicheren Telefunken. Den Telefunken Meister Super nennt man mich. Kennen Sie meinen Meisterbrief, den man mir verliehen hat? Hören Sie bitte genau her. Meisterbrief. Dem neuen Telefunken Dreiröhren Super wird hiermit durch Meisterbrief bescheinigt, dass ihm aufgrund seines vierfachen Superschutzes und seiner trennbesseren H-Eisenspulen die Meisterschaft im Rundfunkempfang zuerkannt wurde. Für Weltempfang der Telefunken Meister Super. Obwohl das Rundfunkprogramm so eindeutig auf nationalsozialistische Interessen abgestimmt ist, steigert sich der Absatz von Radios in den ersten Jahren des Dritten Reiches enorm. Sind es anfangs 1 Million Geräte, so werden es bald 2 Millionen pro Jahr sein. Maßgeblichen Anteil an dieser rasanten Entwicklung hat der von den Nationalsozialisten propagierte Volksempfänger. Inklusive Antenne kostet er 76 Reichsmark, später sogar nur noch 35 Mark. Und ist damit wesentlich billiger als die Geräte, die sonst von den Herstellern zwischen 250 und 400 Reichsmark angeboten werden. Das sind relativ hohe Preise, wenn man berücksichtigt, dass man in jenen Jahren bereits für 1650 Reichsmark ein Auto wie den Opel P4 oder einen DKW der Reichsklasse erhält. Die teuren Radios haben gegenüber den Volksempfängern den großen Vorteil, dass man mit ihnen Auslandssender empfangen kann. Unter dem Werbeslogan »Hier Amerika« preist die Firma Blaupunkt auf Plakaten ihren Groß-Super 5W77 an, mit dem ein genussreicher Empfang aus der neuen Welt eine Selbstverständlichkeit ist. Den meisten Hörern genügt es allerdings, wenn sie die im deutschen Rundfunk verbotene Jazzmusik von einem Sender des benachbarten Auslandes empfangen können. Den Hot Club of France zum Beispiel mit Django Reinhardt oder Benny Goodman, Louis Armstrong und Jack Hilton mit seinem Orchester. Satchel? Sweet senoritas, lovely chiquitas, gathers for miles around. When Ruben swing the Cubans in Havana town, everybody starts swaying up and down. Each Cubanella says to her fella, we've got to learn that thing. When Ruben swing the Cubans with the ladies swing, you hear the Latin sing. In Programmzeitschriften wie der Deutschen Radio Illustrierten oder der Europastunde, sie haben zusammen eine Auflage von 1,3 Millionen, erscheinen neben den Programmen von 11 deutschen Sendern auch jene von 30 Stationen aus Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Italien, Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Polen, dem Baltikum und den skandinavischen Ländern. Je germanischer sich die offiziellen Nazi-Ideologen geben und gerieren können, desto intensiver wächst in der Bevölkerung das Interesse an dem, was im Ausland geschieht. Das gilt besonders für den Film. Denn seitdem sich Josef Goebbels, viel ungeschickter als im Rundfunk, auch in die deutschen Spielfilmproduktionen mischt und sie seiner nationalsozialistischen Propaganda unterordnen will, ist aus dem international berühmten deutschen Film eine eher klägliche Provinzposse geworden. Die nicht-arischen Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten, Schauspieler und Komponisten, die inzwischen inhaftiert, ermordet oder geflohen sind, hinterlassen eine unersetzbare Lücke. Ausnahmen wie der Film Glückskinder bestätigen die Regeln. Das von Peter Kreuder komponierte Lied aus diesem Streifen »Ich wollt, ich wär ein Huhn« weist noch alle guten Eigenschaften eines Revue-Songs aus republikanischen Zeiten auf. Ich wollt, ich hätt ein Huhn. Ich wollt, ich bin ein Huhn. Erdichtet, ich wär ein Huhn. Ich wollt, ich wär ein Huhn. Ich wollt, ich wär ein Huhn. Ich hätt nicht viel zu tun. Ich leg des Morgens nur ein Ei und nachmittags wär ich frei. Wenn du nachmittags sagst, musst du auch vormittags sagen. Was hab ich denn gesagt? Du sagst morgens. So, wenn er morgens sein Ei legt, dann ist der Vormittag sowieso hin. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Kein Mensch widerspricht. Ich wollt, ich wär ein Huhn. Schlechter und schlichter fallen die Lieder des Marlene-Ersatzstars Zara Leander aus. Verdammte Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein. Auch die karrierebesessene Marika Röck bietet kein internationales Format. Und das ist kein Swing, der sich am internationalen Standard messen kann. Ich tanze mit Fräulein Dolly Swing und ich hüpf und ich spring. Sie flattert wie ein Schmetterling bei dem Swing. Kinder, das ist ein Ding. Morgen denk ich im Bett selig schon ans Parkett und abends. Einen eigenen Stil hat zumindest Peter Igelhoff. Ich bin ganz verschossen in deine Sommersprossen. Die Kleinen und die Großen sind meine Freund. Ich schau unverdrossen auf deine Sommersprossen. Die Kleinen und die Großen zu jeder Zeit. Was lugt hervor am Ohr so klein? Das kann ja nur ein neuer Sprössling sein, hab ins Herz geschlossen, nur deine Sommersprossen, die Kleinen und die Großen sind meine Kinder. Josef Goebbels macht in den ersten Jahren des Dritten Reiches viele Fehler in seiner Filmproduktion. Den ersten bereits am 27. März 1933. Vor den Repräsentanten der deutschen Filmindustrie verkündet er im Berliner Hotel Kaiserhof, nach welchen vier Filmen sich die deutschen Cinematografen in Zukunft zu richten haben. Panzerkreuzer Potjomkin, Anna Karenina, Die Nibelungen und Der Rebell. Das sind allesamt Filme, die maßgeblich von Juden gemacht worden sind. Die deutschen Filmemacher können nur noch fassungslos mit dem Kopf schütteln. Die Kette der peinlichen Fehleinschätzungen reißt nicht ab. Goebbels versucht, den deutschen Filmstar Renate Müller mit Adolf Hitler zu verkuppeln. Die mutige Frau lehnt dankend ab.

Entscheidung im Kunstringen für Frauen ist gefallen. Die goldene Medaille wurde gewonnen von der jüngsten Olympiakämpferin, der kleinen Marjorie Blackspring. Marjorie, sie steht zappelnd vor Glück und Freude neben uns. Und wir wollen, sie soll uns schnell einmal selber sagen, wie sie sich freut. Marjorie, say us how happy you are. I'm terribly happy and I owe my championship to the hard cooperation of my coach Fred Cady and he's worked me hard and I'm glad that I did now. Also Marjorie, es freut sich sehr, dass sie das gewonnen hat und dass diese Freude ihrem Club bereiten konnte. Vom Olympia-Weltsender hörten Sie Ausschnitte aus den Kämpfen der 11. Olympischen Sommerspiele Berlin 1936. Das Olympia-Echo ist damit beendet. Noch versichert man sich im Ausland, dass man mit diesen neuen Deutschen und ihrer etwas operettenhaft auftretenden Regierung leben kann. Ein furchtbares Unglück, dass die angesehene Luftfahrt des Reiches trifft, lässt sogar mitfühlende Sympathie für die Deutschen aufkommen. Die Katastrophe ereignet sich auf einem Flugplatz in der Nähe von New York am 6. Mai 1937 bei der Ankunft des Luftschiffes Hindenburg in Lakehurst. Der Rundfunkreporter Herbert Morrison ist dabei und macht einen Bericht, der in die Geschichte eingehen wird. Get this Charlie, get this Charlie. It's fire and it's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring fast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's the crash is 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I can't talk to people. There's friends around there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, it's just laying there a massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost my voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Etwa zur gleichen Zeit, am 27. April 1937, ereignet sich in Spanien ein Vorfall, der erst allmählich bekannt wird und das wahre Gesicht der Nationalsozialisten enthüllt. Ein Freiwilligenkorps deutscher Bombenflieger zerstört die baskische Stadt Guernica. Der spanische General Franco hat seit 1936 einen Bürgerkrieg gegen die rechtmäßig gewählte republikanische Regierung begonnen. Hitler und Mussolini leisten blutige Schützenhilfe. Der äußerst brutal geführte Krieg wirkt auf viele wie ein Vorspiel auf die weltweite gewaltsame Auseinandersetzung, die unausweichlich scheint. Doch davon mehr im nächsten Teil unserer historischen Radiorevue. ...1933 bis 1937, ein Volk am Empfänger. Sie hörten den vierten Teil einer von Lionel von der Meulen zusammengestellten historischen Radiorevue. Erstsendung im RIAS am 18. Juni 1988. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.